unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, Journalistin bei der Zeit. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, Theologin. Wir haben in der letzten Folge das Wunder der Wasser-in-Wein-Verwandlung durchgenommen. Jetzt werden wir uns in den anderen Evangelien umsehen. Da gibt es auch jede Menge Wunder. Und wir haben uns mal jetzt auf eine Sorte Wunder spezialisiert, die uns sehr interessant erscheint, und zwar die Austreibung von Dämonen. Das ist ja auch wieder eine antike Fantasie mit den Dämonen. Das sind natürlich, was es ist, darauf werden wir gleich kommen. Aber es hat natürlich auch viel mit Psychiatrie zu tun, die damals als Dämonenwerk uminterpretiert oder überhaupt also aufgefasst worden ist. Ich finde, wir sollten uns gleich mal eine Geschichte anhören, wie Jesus einen von Dämonen besessenen, von diesen Dämonen befreit. Ich wollte nur sagen, dass das ein tatsächlich antikes Phänomen ist, dass es im Hebräischen für Dämonen kein Wort gibt. Also, ist da eine Lücke oder was? Na, das ist eine vergleichsweise, gibt es diese dunklen Geister. Es gibt sowas wie Depression oder verfinsterte Geister, wie der Saul eine hatte. Man wird von Ekstase geschüttelt. Auch beim Saul wird es erzählt, so verschiedene Ja, der hat ekstatische Zustände, wo er dann nackt vor dem Altar liegt. Genau, und er hat diese Saul depressiven Zustände. Aber das wird nicht mit Dämonen. Die haben keine eigene Gestalt. Dämonen kommen doch im Alten Testament überhaupt nicht vor. Gar nicht vor. Das gibt auch neu. Es gibt auch kein Wort dafür, sondern das ist so ein Import wahrscheinlich aus dem Griechischen. Mhm. Aber da kommen wir nachher dazu. Es gibt aber interessant, finde ich, dass es im Hebräischen kein Wort dafür gibt. Jetzt hören wir uns erstmal das an, wofür es kein Wort gibt. Und er kam ans andere Ufer in die Gegend der Gadarener. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Grabhöhlen und waren sehr gefährlich, so dass niemand die Straße sehen konnte. Und siehe, sie schrien: Was haben wir mit dir zu schaffen, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, ehe es Zeit ist? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Säue auf der Weide. Da baten ihn die Dämonen und sprachen: Willst du uns austreiben, so schick uns in die Herde Säue. Und er sprach: Weg mit euch. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter ins Meer. Und sie ersoffen im Wasser. Und die Hirten flohen und gingen hin in die Stadt und berichteten das alles und wie es den Besessenen ergangen war. Und siehe, da ging die ganze Stadt hinaus Jesus entgegen. Und als sie ihn sahen, baten sie ihn, dass er ihr Gebiet verlasse. Rätsel über Rätsel, Johanna. Dämonen, Säue, ertrunkene Schweine und dann auch noch die Leute, die sich nicht freuen, sondern sich fürchten. Und zwar nicht vor den Dämonen, sondern vor dem Austreiber. Ja, weil der natürlich schon jetzt eine massive Macht entwickelt in dem Matthäus-Evangelium. Der zeigt seine Herrlichkeit, der zeigt die Möglichkeit, eben zu verfügen über Mächte. Und davor haben die Leute Angst. Ja, und die Dämonen, es ist ein so unklares Ding. Also wie gesagt, im Ersten Testament, im Alten Testament, im Hebräischen, in den semitischen Sprachen gibt es so gar kein Wort dafür. Aber dafür gibt es dann im Griechischen auch verschiedenste. Das ist der Daimonos. Und man weiß nicht so richtig, woher der Begriff kommt. Der kommt vor bei Hesiod, der kommt bei Platon vor, der kommt bei Homer vor. Also aus dieser Erzählwelt kommt es. Ja. Und der Daimonos, also aus der griechischen Sage und auch aus dem griechischen Theater. Auch aus dem griechischen Weltbild. Ja. Daimonos weiß man nicht ganz genau, woher das Wort kommt. Es kommt entweder von Daio, teilen. Das sind die, die dir dein Schicksal zuteilen. Ah. Oder es kommt von Daiomai, das heißt austeilen. Da assoziiert man die Leichenfresser, Also hat man diese ganz dunkle, teilt den Körper. Ja? Ach, zerteilt den Körper. Ja, oder es kommt von Daemon, kundig und einsichtsvoll. Also du hast alle Varianten, die gruseligen, wie die, ja, sag mal, gottähnlichen, wir teilen dir das Schicksal zu, hast du alles in der griechischen Sprache schon drin. Oder es ist ganz wertfrei, bei Homer ist die allgemeine Bezeichnung für unbekannte Gottheit. Der Odysseus fährt da in der Gegend rum und trifft dann ab und zu mal Unbekannte. Ah. Bei Hesiod sind es eher die guten Geister, die helfen gegen Unrecht. Und bei Platon sind sie den Göttern untergeordnet, sollen aber so erfahren werden. Und zum Beispiel die toten Geister werden im Griechischen als Dämonen beschrieben. Und Eros ist auch ein Dämon. Also der, der dein Schicksal sucht, der, du musst jetzt deinen Mann lieben, so ungefähr. Das ja? ist sehr interessant, denn das stimmt ja, der Dämon der Liebe. Es gibt ja Leute, oder die sich so verlieben, dass sie nicht mehr bei Trost sind und dann sich gegenseitig umbringen oder anderen den Partner töten. Da gibt es ja diese... Gibt es ja jeden Tag, kannst du eine Zeitung aufschlagen. Französischen Begriff dafür. Bitte? Da gibt's Liebestoll oder Liebeswahn. Ja, oder es gibt oder einen französischen Begriff. Also, oder man, Folie à deux. Folie à deux, genau, den meinte ich. Ja. Ja. Auch die Liebe kommt da mit drin und das wandert dann diese... Letztlich, wenn du deinen Verstand verlierst. Nein, dass du nicht mehr Herr im eigenen Haus bist. Ja, genau. Dass du nicht mehr selbstbestimmt bist. Ja. Genau. Ich glaube, das ist die Beschreibung. Irgendwas passiert mit dir, wo du nicht mehr Herr oder Frau im eigenen Haus bist. Im Neuen Testament kommen dann diese Vorstellungen zusammen und da kommt dann die Vorstellung, dass diese Dämonen, wenn du nicht mehr Frau oder Herr im eigenen Haus bist, die verursachen die Besessenheit. Und diese Überwindung dieses irrationalen Elements, das ist die Sache von Jesus. Der treibt die Dämonen, der bringt dich wieder zu dir selbst. Ja. Die werden von Jesus dann entmachtet. Aber du hast dann auch die Assoziation, dass sie mit Krankheiten verbunden sind. Also Krankheitsdämonen wie Pest, Seuchen, Krieg, auch Hunger. Also auch das wird als dämonisch angesehen. Aber das Neue Testament spricht im Wesentlichen dann von diesen bösen Geistern oder den unreinen Geistern. Und da heißt es aber dann nicht mehr Daimon oder Daimonos, sondern da heißt es dann Pneuma. Akarton, Pneuma heißt der Geist, Pneumatologie, Pneuma und Akarton heißt unrein. Also die sprechen dann von bösen Geistern. Jo, jetzt du. Ja, ich wollte nur sagen, bei Lukas wird die Geschichte auch nochmal erzählt. Und zwar natürlich Lukas, der große Fabulierer, hat die Geschichte praktisch gleich erzählt, aber dann natürlich noch aufgeblasen. Und da geht es folgendermaßen. Sie fahren in das Gebiet um Gerasa. Das soll angeblich 10 Kilometer vom See Genezareth entfernt sein. Ja, genau. Das ist ja auch das Meer, wo die Schweine dann reinstürzen. Ja, aber 10 Kilometer ist kein Pappenstiel. Also, ja, das stimmt. Nee, da sind die ganz schön lang gelaufen, die Schweinchen. Also, sie fuhren in das Gebiet von Gerasa, das dem galiläischen Ufer gegenüber liegt. Als Jesus an Land ging, lief ihm ein Mann, einer diesmal, aus der Stadt entgegen, der von Dämonen besessen war. Schon seit langem trug er keine Kleider mehr und lebte nicht mehr in einem Haus, sondern in den Grabhöhlen. Als er Jesus sah, schrie er auf, fiel vor ihm nieder und rief laut: Was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Schau mal, jetzt wird er als Gottessohn angeredet, aber nicht von den Menschen, sondern immer von den Verrückten. Ja, von dem unreinen Geist. Von den Geist. Besessenen. Von dem, die erkennen ihn schon. Ja, genau. Sehr gut. Ja. Jesus hatte nämlich dem unreinen Geist befohlen, den Mann zu verlassen. Denn schon seit langem hatte ihn der Geist in seiner Gewalt. Und man hatte ihn wie einen Gefangenen an Händen und Füßen gefesselt. Aber immer wieder zerriss er die Fesseln und wurde von dem Dämon in menschenleere Gegenden getrieben. Es gibt es ja auch bei psychisch schwer Kranken, die in einer Psychose sind. Ne? Ja. Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er fragt nicht den Mann, er fragt den Dämon, denn er antwortet nämlich: Legion. Denn er war von vielen Dämonen besessen. Und die Dämonen baten Jesus, sie nicht zur Hölle zu schicken. Nun weidete dort an einem Berg von Jesus wollen die Gnade. Ja. Also, mach's uns nicht so schwer, so ungefähr. Ne? Ist auch komisch, oder? Was ist denn das für ein Dämon, der da nochmal fragt, ob er ins Schweinchen rein darf? Nun weidete dort an einem Berg gerade eine große Schweineherde. Die Dämonen baten Jesus, ihnen zu erlauben, in die Schweine hineinzufahren. Er erlaubte es ihnen. Da verließen die Dämonen den Menschen und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte den Abhang hinab in den See und ertrank. Als die Hirten das sahen, flohen sie und erzählten alles in der Stadt und in den Dörfern herum. Daraufhin eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen, dass der Mann, den die Dämonen verlassen hatten, wieder bei Verstand war und ordentlich gekleidet Jesus zu Füßen saß. Da fürchteten sie sich. Die, die alles gesehen hatten, berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt worden war. Daraufhin baten alle, die im Gebiet von Gerasa wohnten, Jesus, dieses zu verlassen. Denn es hatte eine große Angst sie gepackt. Da stieg Jesus in sein Boot und fuhr zurück. Also nach Galiläa, ne? Mhm. Der Mann, den die Dämonen verlassen hatten, bat Jesus, bei ihm bleiben zu dürfen. Doch Jesus schickte ihn weg und sagte: Kehr in dein Haus zurück und erzähl alles, was Gott für dich getan hat. Da ging er weg und verkündete in der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hatte. So ist die Variante von Lukas. Mhm. Also erst einmal diese Vorstellung von Dämonen, du bist nicht mehr Herr oder Frau im eigenen Haus. Das ist, glaube ich, das, was hier gleich ist. Das ist ähnlich, aber es wird sehr viel schauriger beschrieben noch. Schaurig. Das ist, also du bist dann bei dieser gruselig. Leichenfresser-Variante, ja. Die dort angedeutet ja. wird. Ja? Ja. Dieser Teiler. Ja. Ja? Lass uns noch mal ganz kurz gucken. Der Jesus ist kein Exorzist. Mhm. Also wir haben ja in der christlichen Szene, auch bis in den Katholizismus hinein, in bestimmte Gruppen, haben wir ja die Praxis des Teufelaustreibens oder des auch so magischen Exorzismus, wo dann der angesprochen wird und so. Also Jesus wird aber da nicht als Exorzist, sondern er hat auch keine Rituale. Er hat keine, wie man so sagt, mantischen Praktiken. Also er tut nichts hochhalten, wie der Exorzist das Kreuz oder was. Kreuz kann er ja schlecht hochhalten. Kann er nicht. Deswegen sage ich was anderes. Sondern er spricht den an, und das ist immer die Zeichen von Dominanz. Also wenn du jemandes Namen kennst, wir kennen das ja umgekehrt bei der Taufe. Aber er kennt doch den Namen nicht, er muss ja fragen. Ja, er fragt ihn, ja, aber dann hat er ihn am Schlawittchen sozusagen. Mhm. In dem Augen, wo du seinen Namen kennst, kannst du ihn dann austreiben, ist die Vorstellung. Oder du kannst ihn dann, Ekbalo heißt es, also tatsächlich rauswerfen. Mhm. Ja. Mhm. Aber der Jesus, die kämpfen sozusagen mit den gleichen Mitteln. Das heißt, er spricht mit ihm und er macht kein Zinnober, sondern das zeigt seine große Kraft. Er gehört nicht zu den Magiern. Das erinnert mich an Elia, der in dem Kampf mit den 400 Baalspriestern, die da einen riesen Dings machen und er sagt nur ein Wort und dann entzündet sich sein Opfer. Ja. Wer zurückhören möchte, soll sich die Elia-Geschichten nochmal anhören. Der große Kampf gegen die Baalspriester. Der Jesus auch nur mit dem Wort. Mhm. Der sagt da, in der Theologie sagt man so schön, den Ausfahrbefehl und den Einfahrbefehl. Mhm. Also den raus aus dem Menschen, rein in die Schweine. Mhm. Hast du eine Erklärung, warum die in die Schweine wollen? Na, Schweine sind sowieso unreine Tiere. Mhm. Und ich denke, dass sie dort sozusagen sich wohl, die Vorstellung ist, dass sie dort sich wohlfühlen. Und warum bringen die Schweine sich dann um? Also es ist das ist ja auch für die Dämonen nicht schön, die haben jetzt kein Zuhause mehr. Es ist vermutlich ein suizidaler Dämon, oder? Ja. Du kannst gar nicht anders als dir das Leben nehmen. Diese Variante gibt es ja. Ja. Und der ist ja schon in der Grabhöhle praktisch drin. Ja. Also ich denke, die Beschreibung dieses Dämon ist ein suizidaler Dämon. Ja. Und es wird ja auch von Menschen, die sich aus heiterem Himmel umbringen. Angeblich aus heiterem Himmel, für Dritte aus heiterem Himmel. Also auf jeden Fall, das ist aber ein nicht ab für sie. Mit unerträglicher Zustand. Freiem Willen nicht selbst abzuwendender Zustand ist. Ja. Und das wird hier, ich denke, diese Art von Dämon wird hier beschrieben. Ich habe auch was mitgebracht. Ja. Und zwar lese ich zurzeit ein Buch von Lena Christ. Lena Christ ist eine bayerische Schriftstellerin und lebte Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, ist also über 100 Jahre tot. Und in ihrer Jugendzeit, also Ende des 19. Jahrhunderts, war sie eine Zeit lang in einem Kloster, weil sie sich einbildete, sie müsste jetzt Klosterfrau werden. Also es war ein Kloster, in dem die Nonnen ausgebildet wurden, aber eben auch Menschen mit Einschränkungen, Behinderungen und mit geistigen Einschränkungen und mit psychischen Krankheiten untergebracht waren. Sie erzählt dann eben auch von dem Untergang dieser wirklich schrecklich traurig belasteten Personen, die da zum Teil also in irgendwelchen Einzelkammern gesteckt wurden und da büßen mussten für ihr Verhalten, für ihr total durchgedrehtes Verhalten und dann vergessen wurden in diesen Kammern und da umgekommen sind. Also ganz schrecklich, ganz schrecklich. Und sie erzählt eben von einer Besessenen und das wollte ich dir jetzt mal vorlesen, die auch in diesem bayerischen Kloster untergebracht war. Unter den bedauernswerten Geschöpfen war besonders eines, das mich lebhaft anzog. Ein ungefähr 12-jähriges Mädchen, welches, da es aus sehr vornehmer Familie stammte, bei uns Kandidatinnen Aufnahme fand. Obschon es eigentlich auch lieber in die Abteilung jener Armen gehört hätte, für die niemand zahlte. Das Kind war klein und von zierlichem Wuchs, ein zartes, milchweißes Gesichtlein, aus dem ein paar große braune Augen erschreckt in die Welt sahen, war von reichem kastanienbraunem Haar umrahmt, das man ihr fest und glatt zurückgekämmt hatte. Obwohl nun die Schwestern das Wasser und auch Pomaden beim Kämmen nicht sparten, erschienen doch allen Bemühungen zum Trotz jeden Vormittag aufs Neue an ihren Schläfen zuerst kleine, wirre Löckchen, bis dann nach wenig Stunden sich Locke um die Stirn ringelte, was dem Gesicht etwas ungemein Liebliches gab. Sie hieß Margret und war sehr klug, in manchen Dingen sogar erfinderisch. Auch lernte sie leicht und erfasste rasch und mit feinster Beobachtung. Legte man ihr aber den Katechismus oder sonst ein religiöses Buch vor, so weigerte sie sich hartnäckig daraus zu lesen oder zu lernen und war durch die strengsten Strafen und Züchtigungen nicht dazu zu bewegen. Man ließ sie tagelang hungern, die ekelerregendsten Dinge verrichten. Man gab ihr nachts ein hartes Lager und wies ihr die schwersten Arbeiten zu. Sie ließ alles mit sich geschehen, ohne zu klagen. Man schlug sie grausam mit einem Stock und verbot uns allen, aufs Strengste mit ihr zu sprechen. Umsonst. Sie blieb auf alle religiösen Fragen stumm, während sie in allen übrigen Lehrfächern gute Antworten zu geben wusste. Sie tat mir herzlich leid und ich übertrat manchmal im Geheimen das Verbot und sprach mit ihr. Da fand ich, dass sie sehr munter plauderte und ein überaus liebenswürdiges und geselligtes Mägdlein gewesen wäre. Aber sie begann gar bald zu kränkeln und kurz vor meinem Austritt starb sie an galoppierender Schwindsucht. Das beschreibt sie hier. Toll. Ja, irre, nicht? Also, was für eine, also wie in einem Horrorfilm ist das? Ja, aber sie hat ja sonst keine Ausfälle offensichtlich. Wird sie deswegen festgehalten, weil sie auf religiöse deswegen ist sie da. Rituale ja. Und keine deswegen Reaktion ist sie da. Hat. Und siehst du mal, wie die mit den Kranken umgegangen sind. Und das war jetzt hier noch eine der netteren Umgangsformen. Ja, aber du siehst auch erzählt. Warum. Also allein, weil sie keine religiösen Texte lesen wollte, wird sie eingesperrt. Ja, und geschlagen wird gequält und wird isolationshaft. Und, also unglaublich, unglaublich. Kein Wunder, dass diese Klöster alle kaputt gehen. Ja. Zu Recht. Ja. Also diese aber jetzt, darum geht es jetzt nicht. Wir wollen jetzt nicht aber die gilt als besessen, weil sie sozusagen religiöse Texte ablehnt. So. Also, und das ist ja das Gleiche, was man im Exorzisten sieht. Also dass so der Dämon, der kann das Kreuz nicht sehen. Ja? Also wenn wir jetzt gucken, wie in den verschiedenen Dämonenaustreibungsgeschichten, was da beschrieben wird, dann ist es dieses eine, es ist einer nicht er selbst. Und das kann so Epilepsie sein, das kann Manie sein, das kann Hysterie sein, das können dissoziative Persönlichkeitsstörungen oder multiple. Das ist also, wo er sagt, wir sind Legion, ist halt eine multiple Persönlichkeit vermutlich. Und es gibt auch noch die Krankheit, das habe ich jetzt auch gelernt, dass du visuelle Konstruktionen von Gesichtern und Körpern machst, also wo dir die ganze Zeit diese Geistgesichter erscheinen und dir irgendwas befehlen. Ja. Also das nennt man Pareidolie, wusste ich auch noch nicht. Also jedenfalls, dieses große Spektrum ist in unterschiedlichen Varianten in unseren Dämonenaustreibungen, die ja sich wahrscheinlich meist um diese diese psychiatrischen Diagnosen kümmert. Also dieses Bewusstsein von lebendigen Wesen umgeben zu sein und von anderen beherrscht zu werden. Ja. Das ist, glaube ich, das, was das Dämonische betrifft. Uns hat ein Hörer, der eine lange Krankheitsgeschichte nach massivem Drogenmissbrauch Dadurch werden ja häufig psychiatrische Erkrankungen ausgelöst durch das. Deswegen ja auch diese ganze Diskussion um Cannabis. Ja. Weil das ja nicht mitunter eben psychische Erkrankungen auslöst. Also der hat uns so eine Schilderung seiner Krankheit geschrieben. Der hat, glaube ich, unglaublich viel Kokain genommen. Ja. Und der ist selbst Arzt und hat deswegen das so eine Mischung aus Diagnose und Beschreibung. Mhm. Das beschreibt ja ganz schön diese Zustände. Ich lese mal kurz vor ein paar Zeilen. Aus dem Brief, den er uns geschickt hat. Ja, das ist ein Brief, in dem er sozusagen seine Geschichte erzählt. Mhm. Ja. Ich hatte meinem Hirn solch erheblichen und unverzeihlichen Schaden zugefügt, dass es mir fortan den Dienst nach Vorschrift verweigerte. Es holte vielmehr noch zum Vergeltungsschlag aus. An manchen Tagen wurden meine Gedanken zu einem Kriegsschauplatz aus bestialischer Gewalt, paranoidem Verfolgungswahn und fürchterlicher Angst. An anderen Tagen wurde ich größenwahnsinnig und faselte ununterbrochen von meinen Projekten, die bald die ganze Welt verändern würden. Wahngedanken sind rasend schnell. Sie bringen im Sekundentakt immer neue und eigenlogischere Geistesmotive hervor. Man blickt aus dem Fenster und plötzlich haben Farben neue Bedeutungen. Grüne Autos sind gute Autos. Trägt der Postbote schwarz, droht Gefahr. Psychiater bezeichnen dieses Phänomen als assoziative Lockerung. Ein Begriff, den mich das Leben lehrte, nicht der Arztberuf. Der Wahnsinnige ist über jeglichen Zweifel und alle Zweifler erhaben. Kompromisslos, unverbesserlich, unbeirrbar. In Lehrbüchern findet man den Wahn häufig als unverrückbare Überzeugung definiert. Und genauso verhält es sich auch. Stießen meine rätselhaften Gedanken oder sinnlosen Vorhaben auf Kritik, folgten Tobsuchtsanfälle aller Art und Güte. Eines Tages warf ich wahllos Teller und Tassen durchs Haus und demolierte die Küche. Warum, weiß ich nicht mehr. Also so beschreibt er dieses Beherrschtsein. Das ist ja schon ziemlich ähnlich von dem, was man in der Bibel liest, ne? Ja, ganz ähnlich. Und der Jesus macht es eben mit einem Wort. Während zum Beispiel jetzt dieser in der hellenistischen Zeit lebende Jude Josephus, der hat ja unter den Römern gelebt, den hatten wir schon öfters, der beschreibt jetzt eine Heilung aus seiner Umwelt. Die Heilung, schreibt er, geschah in folgender Weise. Er hielt unter die, der Heiler also, da gibt's ja, liefen ja viele rum, er hielt unter die Nase des Besessenen einen Ring, in dem eine von den Wurzeln eingeschlossen war, welche Salomo angegeben hatte, ließ den Kranken danach riechen und zog so den bösen Geist durch die Nase heraus. Der Besessene fiel sogleich zusammen und Eleazar, so heißt der Heiler, beschwor dann den Geist, indem er den Namen Salomons und die von ihm verfassten Sprüche daher sagte, nie mehr in den Menschen zurückzukehren. Um aber den Anwesenden zu beweisen, dass er wirklich solche Gewalt besitze, stellte Eleazar nicht weit davon einen mit Wasser gefüllten Becher oder ein Becken auf und befahl dem bösen Geist beim Ausfahren aus dem Menschen, dieses umzustoßen und so die Zuschauer davon zu überzeugen, dass er den Menschen verlassen habe. So, also da und? Fiel es denn um, oder? Es fiel dann um, ja. Also jedenfalls da. Na, gruselig. Das sind diese Austreibungen, wie sie auch dann an Asklepios-Heiligtümern gemacht wurden. In der Antike kannst du schon sehen, du hast diese Mischung von ärztlichem Wissen und dem, was darüber hinausgeht. Mhm. Und das, was irgendwie unverfügbar ist, diese Gabe, die Ärzte ja manchmal haben oder die eben Leute, die auch nicht Medizin studiert haben, haben, das haben wir ja bis heute. Und dieser Streit drum nach dem Motto, was gehst du denn zu für so einem Salbader, ich bin doch der bessere Arzt, den kannst du bis in die Antike sozusagen nachzeichnen. Zurück. Jetzt habe ich auch eine Geschichte dabei, die ich selbst recherchiert habe, vor vielen Jahren, als ich bei der Zeit angefangen habe. Ich habe mich damals als junge Frau aufgemacht nach Afrika und habe dort geschrieben über Missionare. Aus diesem Text werde ich auch noch mal das eine oder andere Mal vorlesen, wenn wir zu der Mission kommen. Du warst in Tansania, gell? Ich war in Tansania und zwar mehrere Wochen und habe dort recherchiert und bin dort bei den Maasai gewesen. Mhm. Ich wollte eigentlich über die weißen Missionare schreiben, die dort als Christen hingehen und da verkünden, aber die gibt es ja kaum mehr. Es gibt kaum mehr Weiße, es ist ja alles Schwarze da. Also die Schwarzen machen die Mission, nicht die Weißen. Da sind mir Sachen geschehen, die man eigentlich so nicht glauben kann. Also ich war nicht dabei, aber mir wurde von den schwarzen Missionaren und auch von anderen Augenzeugen, die ich da kennengelernt habe, Folgendes geschildert. Und jetzt fange ich mal an, den ersten Teil des Textes zu lesen. Ich habe den jetzt in Zusammenhang mit dieser Teufelsaustreibung da unter diesen Dämonenaustreibungen nochmal gelesen und da ist es genau dieselbe Geschichte, aber ganz anders. Hör zu. Als Tonai Soombe geboren wurde, verebbte der Ausbruch des heiligen Vulkans Lengai und die wilden Gnu-Herden aus der Serengeti zogen donnernd nach dem Norden. Tonai Soombe schließt daraus, dass er 50 Jahre alt ist. Die ersten Jahre seines Lebens verliefen nach dem Zyklus der Natur, die keinen Zweifel kennt. Deshalb empfindet Soombe im Rückblick diese Zeit als besonders glücklich. Nichts ließ ahnen, dass er einmal später von sich sagen würde, ich bin ein zerstörter Maasai. Soombes Vater hatte 6 Frauen und ungezählte Söhne. Welche Schicksalsmacht war es nur, die die Wahl seines Vaters auf ihn fallen ließ damals, als die britische Kolonialverwaltung Tanganyikas von jeder Maasai-Familie verlangte, einen männlichen Abkommen in die Schule zu schicken. Es muss um 1950 gewesen sein, als Tonai Soombe noch keine 9 Jahre alt, seine Geschwister, die Rinderhirten, den dunklen, verrauchten Bau aus Lehm und Kuhdung verließ und sich auf die Wanderschaft machte. Sein Weg führte ihn von der Maasai-Siedlung Kakesio nach Oldeani, rund 30 Kilometer aus der Urzeit ins 20. Jahrhundert. Behangen mit archaischen Symbolen, dem roten Maasai-Tuch, in den Ohrmuscheln die schwere Pracht bunter Ringe, in der Hand den Hirtenstab der Nomaden, dazu ein Messer und eine Milchkalebasse, so machte sich Tonai Soombe auf in die Zivilisation. Heute trägt Soombe Hemd und Hose und einen neuen Namen. Nach 2 Jahren aus Europa importierter Erziehung hatte er das rote Tuch mit der khakifarbenen Schuluniform vertauscht. Nach weiteren 3 Jahren taufte ihn ein deutscher Missionar auf den alttestamentlichen Namen Gideon. So wurde Gideon Soombe Christ und ein Wanderer zwischen den Welten. Der Gott, den die weißen Missionare in die Maasai-Steppe von Ostafrika trugen, war Gideon Soombe vertraut. Er hätte auch Engai sein können, der alte Gott der Maasai, der da auf dem Umweg über Europa in neuem Gewande zu ihm kam. Der Gott, der die Steppe erschaffen und den Maasai als seinem erwählten Lieblingsvolk die gewaltigen Rinder- und Ziegenherden geschenkt hatte. Die Bibel erzählte Gideon die Geschichten aus dem alten Israel, die vom Leben der Hirten handeln, von blutigen Kriegen, endlosen Wüsteneien, heiligen Bergen, der Vielweiberei, den Dämonen und dem Fluch der Unfruchtbarkeit. Und es waren die Geschichten der Maasai. Doch der Gott der Christenbibel brachte auch die Pünktlichkeit mit sich, den Frühsport, die Bücher, den Rohrstock, die Mathematikstunden, die gewaschenen Ohren und die Manieren weißer Kolonialisten. Und er ließ Gideon Soombe nicht mehr los. Nach der Rückkehr aus der Schule fiel die Einsamkeit über ihn her, wie ein Rudel Hyänen. In seinem Maasai-Kral war er jetzt der Einzige, der lesen und schreiben konnte und einem anderen Gott gehörte. Nach dem großen Beschneidungsfest, das die Maasai-Knaben zu Männern macht, versuchte Gideon, ein tapferer Krieger zu sein. Doch die Kämpfe gegen Viehdiebe, Löwen und Büffel waren Kinderspiele gegen die Schlachten, die jetzt in seiner Seele tobten. 2 Jahre hielt er durch, dann zog er sich Hosen an, weil er sich nackt vorkam und kehrte zu den Missionaren zurück. Das hat er mir alles selbst erzählt. Ich habe mit ihm lange gesprochen. Heute ist Gideon Soombe evangelisch-lutherischer Pfarrer in der kleinen Siedlung Naberera, mitten in der Einöde der Maasai-Steppe, eine Tagesreise von der nächsten Stadt entfernt. Von den 5000 Einwohnern des Ortes sind 300 Christen, Tendenz stark steigend. Der Text ist über 30 Jahre her. Die übrigen sind Anhänger der Traditionsreligionen, Heiden, wie Gideon Soombe sagt. Er hat inzwischen Theologie studiert und in New York gelebt, hat von Selbstzweifeln zerfressen und Identitätskrisen gequält, den Kirchendienst quittiert und im Alkohol vergessen gesucht, hat sich wieder zusammengerissen, ist ins Leben zurückgekehrt, wie er selber sagt, und übernahm das Amt des Maasai-Pastors. Doch bis heute bringt er es nicht über sich, in die weißgetünchte Missionsstation zu ziehen, die der deutsche Missionar Johannes Hohenburger 1929 errichtet hatte, als er angerückt kam, den strengen und traditionsbewussten Maasai das Evangelium zu bringen. Heute ragt sie verlassen und wie ein Fremdkörper aus den Lehmhütten Nabereras. Soombe baut sich lieber ein Häuschen aus Lehmstöcken und Wellblech, umgeben vom Viehgehege, gleich neben der Missionsstation. Das Schicksal des Gideon schreibt sich wie eine Parabel auf das Schicksal des Kontinents Afrika. In sich zerrissen, Spielball fremder Interessen und Kriegsschauplatz fremder Götter. Während die Menschen in den Industrieländern sich mehr und mehr vom Glauben abkehren und die Volkskirchen zerbrechen, feiert Jesus in den sogenannten Drittweltländern seine Auferstehung. Um die Jahrtausendwende werden nur noch 40% der Christen in der nördlichen Hemisphäre wohnen. Die Zukunft des Christentums liegt im Süden. Missionare trugen es dorthin zurück, woher es kam, zu den Armen, zu den Vergessenen. Ins weltanschauliche Vakuum, das die Kolonialisierung hinterlassen hat, drängt aber nun nicht nur der Christengott mit seinen vielen Gesichtern, auch Allah schickt seine Diener aus und es entbrennt ein bitterer Konkurrenzkampf zwischen den verschiedenen Konfessionen und Strömungen, die mit den Religionen importiert werden. Allein die Maasai schienen gegen alle fremden Lebenseinflüsse aus dem Norden immun. Über Jahrtausende hatten sie sich nicht von ihrer Lebensweise abbringen lassen. Bis weit in die 60er Jahre hinein galt das Steppenvolk, von wenigen Ausnahmen abgesehen, als unbelehrbar und unbekehrbar. Erst als die Dämonen kamen, flohen die Maasai zu den Christen. Und die Dämonen kamen vor einer Generation zuerst vereinzelt, dann in Massen über die Frauen der Maasai. Diese begannen zu toben, um sich zu schlagen, zu zittern, zu weinen und zu schreien. Sie stammelten in fremden Sprachen, grunzten wie die Schweine, röchelten wie Erstickende oder saßen stocksteif mit glasigem Blick, bis sie starben. Sie schlugen den Kopf gegen Steine, griffen plötzlich an oder verloren, bei Anfällen nicht selten ihre ungeborenen Kinder. In die heile Männerwelt der Maasai, die für die Väter, Söhne, Gatten und Brüder gemacht ist, und in der das weibliche Geschlecht zur Habe gehört wie das Vieh, nistete sich der Schrecken ein. Nirgends fanden sie mit ihren besessenen Frauen Hilfe, weder in den Hospitälern der Städte, noch in den Moscheen der Muslime, noch in den Behausungen der Hexendoktoren und Medizinmänner. Nur ein Zauber brach augenblicklich die Macht der Dämonen und befreite die Frauen für immer: die Taufe. Rätselhafte Visionen suchen seither die Heiler und Medizinmänner heim. In der festen Überzeugung, Werkzeuge des neuen Gottes zu sein, ziehen sie, gestern noch Hasser des Christentums, nun als Missionare umher, um das Evangelium zu verkünden. Olomo Ole Nairoti, einer der mächtigsten Zauberer, predigt überall, was Gott ihm in einer Erscheinung aufgetragen haben soll. Es ist Zeit für die Maasai, Christen zu werden. Das war der Durchbruch des Christentums in meinem Volk, sagt Thomas Laisa, der vor seiner Bekehrung Kamundul Olmorigoi Laisa hieß. Er ist der Bischof von Arusha, Bischof der Maasai, mit großen Löchern in den Ohren. In Massentaufen christianisiert er die harten Hirten. Von den 500.000 Maasai, die in Tansania leben, sind heute schätzungsweise 70.000 getauft und die allermeisten ehemals besessene Frauen. Psychosen, Massenhysterie, für die mühsamen Erklärungsversuche der Europäer hat Laisa nur ein Lächeln im Mundwinkel. Was verstehen Sie schon von einer Hirtenseele? Für ihn, den Afrikaner, sind Dämonen nicht erklärungsbedürftig. Es sind die Boten des Untergangs. Laisa weiß, dass das Volk der Maasai krank und seine jahrtausendealte Kultur zu Ende ist. Ja, das habe ich damals dort erlebt. Mhm. Ich habe so eine besessenen Austreibung nicht erlebt, aber ich habe viele Menschen kennengelernt, die das miterlebt haben, dass in Kirchen Frauen aufgestanden sind und gekrampft haben und zusammengebrochen sind und geschrien haben und sich im Mittelgang herum ausgezogen haben oder sonst was. Und nur durch die Taufe geheilt worden sind. Das haben die mir in großer Zahl dort erzählt, die Maasai. Das ist auch untersucht worden, das ist rätselhaft, da weiß man im Grunde genommen. Weißt du davon? Kennst keine du dieses Erklärungen dafür? Ja, also ich habe es das erste Mal natürlich gelesen, als du aus Tansania zurückgekommen bist und diese unglaubliche Geschichte erzählt hast. Aber es gibt darüber Forschungen Aber es gibt keine richtigen Ergebnisse. Also man kann aber auf jeden Fall sagen, auch hier ist die Dämonenaustreibung in Anführungsstrichen auch nicht durch einen Exorzismus oder Gewalt oder gar Psychiatrie oder sowas passiert, sondern durch das schlichte Ritual der Taufe. Mhm. Das heißt, die haben die Zugehörigkeit gewechselt, wenn man so will. Aber du beschreibst es jetzt mit einer Träne im Knopfloch? Überhaupt nicht. Ich glaube, es wird ja dann im Weiteren des Textes auch noch geschildert, dass die Maasai deshalb ihre Kultur verlieren, weil das Land von den anderen Stämmen und von den Europäern aufgekauft. Die großen Konzerne kaufen großes Land, da werden Rinder gehalten und so weiter. Und die Maasai, die ja eine mobile Bewegung, also ein Wandervolk sind, können nicht mehr wandern, weil sie überall an Zäune stoßen, an Eingrenzungen stoßen. Überall dürfen sie nicht durch und ihnen bleibt das allerschlechteste Land. Und sie können sich nicht wehren, weil sie vom Staatswesen nichts verstehen, weil sie keine Rechtsanwälte haben, die ihnen das durchkämpfen, ja, weil sie sitzen da und sind die Verlierer dieses Darwinismus, der da um sich gegriffen hat. Jedenfalls damals. Also es ist auf jeden Fall das Christentum der Bote einer neuen Kultur. Ja, und aber die Frauen. Die Frauen, die wirklich die allerunterdrücktesten waren, die haben das gekriegt. Die haben diese Zustände bekommen. Ich glaube, das ist kein Zufall. Dass die Verlierer des Systems. Die waren die Verlierer Gewinner unter den Verlierern. Und die sind die Gewinner des Neuen. Und die haben erkannt, dass sie, oder ich könnte mir vorstellen, dass ich glaube, dass das alles nicht bewusst abläuft, sondern ein unbewusster. Also es gibt ja diese Zustände, Massenhysterien, Massenzustände, Massenpsychosen gibt es ja, weiß man auch. Es gibt ja auch diese berühmten Hexenprozesse in Amerika, wo auch von einer Pfarrerstochter übrigens ausgehend ein unglaublicher Wahnsinn um sich gegriffen hat in Salem, wo die Leute reihenweise aufgehängt worden sind, weil die Frauen durchgedreht sind. Auch die Frauen. Und ich glaube, dass es eben Situationen gibt, die so unerträglich sind, dass die Menschen, die, vor allem wenn sie Alternativen sehen, ja, wenn sie irgendwo Alternativen zu Gesicht bekommen oder ahnen, dass die dann von solchen Ausnahmezuständen ergriffen werden. Du hast ja selbst geschrieben, dass der Bischof sagt, eure Erklärungsmuster, die nützen hier bei uns gar nichts. Ja, das finde ich auch schon mal interessant. Ich habe noch im Gedächtnis, ich weiß es nicht, ich habe ganz lange an diesen Artikel nicht mehr gedacht, aber der war für mich sehr eindrucksvoll. Haben die nicht auch aufgehört, Kinder zu bekommen? Also das habe ich noch im Kopf. Ja, die haben ja, habe ich gesagt, die haben ja ihre Kinder oft verloren dann bei also diesen Zuständen. Die haben so getobt, dass sie Abgänge hatten. Sie haben also jedenfalls nicht mehr funktioniert. Ja, sie haben nicht mehr funktioniert. Ja. Und auch dieses sozusagen, das wofür sie da waren, dass sie die 12 Söhne kriegen oder wie auch immer, auch das hat nicht funktioniert. Nein. Und das ist dann der Punkt, wo dann der Chef selbst, der Oberzaubermann oder wie die heißen, der hat durchgedreht ist. Und der dann, hat ihnen ja dann empfohlen. Der hat dann sich selbst also an die Speerspitze der neuen Bewegung gesetzt. Ja. Aber das haben wir... Also ich die fand, dämonischen Vorstellungen, du meinst, ein Dämon ist, dass ein Geist sich öffnet und eine andere Wirklichkeit sieht und um diese neue Wirklichkeit sozusagen betreten zu können, dreht er in der alten Wirklichkeit durch sozusagen. Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube, dass es... Diese Zustände, die haben ja ihre Gründe und die haben gesellschaftliche Gründe. Hier kam es mir jedenfalls so vor, dass es da ein Grund sein könnte. Und das kann, wir wissen ja nicht die Vorgeschichte dieser Bibelbesessenen, ja, die Jesus da heilt. Wir wissen ja nicht, was die vorher erlebt haben und wogegen die sich gewehrt haben. Und warum jemand so eine Krankheit bekommt. Das mag alles zum Teil eine medizinische Frage sein. Aber es muss nicht unbedingt alleine bleiben, sondern es gibt ja viele andere Gründe auch. Ich glaube auch, dass diese medizinischen Fragen, wie gesagt, alle so viele andere Dimensionen haben, dass sie in anderen Kulturen anders gewichtet werden. Du hattest doch selber eine Freundin, die eine schwere Schizophrenie hatte. Ja. Und wir beide kannten das Elternhaus dieses Kindes und haben uns darüber nicht gewundert, dass sie unter Druck. Ja, furchtbar. Ein furchtbarer Druck lastete auf ihr und dann hat sie sich in diese Krankheit geflüchtet. Mhm. Also kann man es sehen. Man kann es so nicht sagen, aber so entstand dann halt möglicherweise. Ja, wir beide hätten niemals keinen Tag in dieser Familie leben wollen. Man kann die Kinder auch kaputt machen und in die psychischen Krankheiten treiben. Und man kann auch als Volksgemeinschaft eine Gruppe kaputt machen, zum Beispiel die Frauen. Und sie in psychische Krankheiten treiben. Das will ich damit sagen. Und die Frage ist, wie man die wieder los wird. Und da ist es, das ist ja natürlich jetzt exemplarisch, dass die dann zum Christentum gehen, weil sie sagen, die einfache Taufe, die erlöst uns, weil wir in eine andere Form von soziokultureller Umgebung gehen. Ja, weil wir als Frauen anders geschätzt werden. Ja, und das ist auch ein, sagen wir mal, ein Grundmotiv der Jesusgeschichten. Auf Jesus und die Frauen kommen wir noch. Ja. Denn das hat wirklich was verändert. Ja. Also der Umgang mit Frauen hat was verändert. Und ich glaube, dass das damit was zu tun hat. Ja, es kann sein, aber ich glaube, die Dämonen lassen wir für heute hinter uns, oder? Gut, schade. Also ich fand ja die Dämonen super, aber ich weiß, mir fällt jetzt auch nichts mehr ein. Ja, ich könnte dir noch trockene Geschichten über Dämonen erzählen, aber du hast die lebhafteren oder die blutvolleren beschrieben. Ja, aber wir sind ja noch nicht aus den Wundern raus. Die Heilungen und Auferweckungen, die stehen uns ja noch bevor. Ja. Mach es gut und ich hoffe, auch in 14 Tagen sind wieder alle da. Jo. Tschüss. Tschüss. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.